Den ganzen Tag denk ich nur an dich, in meinem Kopf nur dein Gesicht und viele Fragen unterhalten mich. Was machst du grad? Wo bist du jetzt? Wer liegt neben dir? In deinem Bett kannst du mich hören, du bist so weit weg. Von Anfang an nur gespielt, aufgesetzt, doch so intensiv und gefangen in deinem Bann hab ich mich verliebt. Von Zeit zu Zeit durchschaut dein Spiel, sodass bei mir die Entscheidung fiel. Es ist aus und vorbei, was für ein Scheißgefühl. Noch nicht mal ein kleines Goodbye oder irgendein kleiner Teil von dem, was du denkst oder fühlst. Mein Gefühl abgeschreckt, unser Herz weggesteckt. Ich weiß, ich komm von dir weg. Doch ohne dich ist alles so kalt. Ohne dich hab ich keine Zeit. Ohne dich will ich nicht sein. Ohne dich komm ich nicht so weit. Ohne dich hab ich keine Zeit. Ohne dich bin ich nicht zu zweit. Ohne dich ist alles so kalt. Ohne dich hab ich keine Zeit. Ohne